Das Institut für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der Demokratischen Volksrepublik Korea veröffentlichte am 12. Februar den Gedenkbericht über die Verdienste von Genossen Kim Jong-il um den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Welt. Im Bericht wurde zuerst darauf verwiesen, dass Kim Jong-il den Krieg auf der koreanischen Halbinsel verhindert habe. Mit erhabenem Pflichtgefühl gegenüber dem Schicksal des Landes und der Nation und dem Frieden und der Sicherheit der Welt, so im Bericht, hielt er am Kurs auf die Songun-Revolution fest und setzte die Songun-Politik allseitig durch. Dank des eisernen Willens von Kim Jong-il dazu, um jeden Preis die Verteidigungskraft des Landes zu verstärken und seiner energischen Führung, wurde die Rüstungsindustrie Koreas zu einer mächtigen Rüstungsindustrie für Selbstverteidigung weiter verstärkt und entwickelt. Die grenzenlose starke Verteidigungskraft, die der Songun-Politik zu verdanken ist, gilt als eine Garantie für die Vereitelung der Aggressionsmachenschaften der Imperialisten und die Verteidigung der Sicherheit des Vaterlandes und des Bollwerkes des Sozialismus. Gestützt auf die mächtige militärische Kraft, die Kim Jong-il schuf, vereitelte die DVRK den zunehmenden militärischen Druck und die Aggressionsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger auf Schritt und Tritt. Im Jahr 1993 führten die USA eine unbesonnene Kriegsübung durch und so herrschte auf der koreanischen Halbinsel eine ernsthafte Atomkriegsgefahr. Mit der Proklamierung des Halbkriegszustandes und der entschiedenen Maßnahme zum Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag, kurz NPT, machte damals Kim Jong-il die aggressive Absicht der USA zunichte. Im April 1996 verletzten die USA und Südkorea grob das Waffenstillstandsabkommen, führten in die entmilitarisierte Zone an der militärischen Demarkationslinie die Schwerwaffen ein und verschärften extrem die Lage. Die koreanische Volksarmee durchkreuzte mit entschiedener physischer Aktion die leichtsinnigen Machenschaften der Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas. Ende 1998 machten die USA den Operationsplan 5027, einen Plan für den Präventivschlag gegen die DVRK, ausführlich bekannt. Damals veröffentlichte die DVRK eine Erklärung, dass die Feinde, die die DVRK anzutasten wagen, den harten Schlag der DVRK nicht vermeiden können, wo sie auf diesem Planeten auch sein mögen. Durch die Demonstration der militärischen Fähigkeit durchkreuzte die DVRK die aggressive Absicht der Feinde. Kim Jong-il traf eine strategische Entscheidung dazu, gegen Atomwaffen mit Atomwaffen vorzugehen. Entsprechend diesem Entschluss ergriff die Regierung der DVRK am 10. Januar 2003 eine entschiedene Maßnahme zur Selbstverteidigung. So setzte sie den Austritt aus dem NPT, der 10 Jahre lang suspendiert blieb, in Kraft und trat ein für allemal aus diesem Vertrag aus. 3 Jahre später, im Oktober 2006, führte die DVRK den ersten unterirdischen Atomtest und im Mai 2009 den zweiten durch. Durch den Abschreckungseffekt vom Atombesitz der DVRK verringerte sich die Gefahr des Ausbruchs eines neuen Krieges auf der koreanischen Halbinsel beachtlich. Mit der atomaren Abschreckungskraft als Kern verstärkte Kim Jong-il die Militärkraft für Selbstverteidigung solid und vereitelte die Kriegsmachenschaften der USA auf Schritt und Tritt, sodass der Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und der Welt zuverlässig Geschichte wurden. Weiter wurde im Bericht hervorgehoben, dass Kim Jong-il die Regierung der DVRK weise geleitet habe, damit sie faire und praktische Vorschläge zur Erhaltung des dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung unterbreitet und sich um deren Verwirklichung konsequent bemüht habe. Im Bericht hieß es: Im März 1974 machte die Regierung der DVRK den Vorschlag zum Abschluss eines Friedensabkommens zwischen der DVRK und den USA, im April 1994 den Vorschlag zur Schaffung eines neuen Friedenssystems für die Verhinderung des Ausbruchs des neuen Krieges und die Erhaltung des dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel und im Februar 1996 den Vorschlag zum Abschluss des provisorischen Abkommens zwischen der DVRK und den USA, in dem der Vorschlag vom April 1994 konkretisiert wurde. So strengte sich die Regierung der DVRK unermüdlich für die Schaffung des Systems für die Erhaltung des dauerhaften Friedens an. Am 4. August 1997 erklärte Kim Jong-il den prinzipienfesten Standpunkt, dass die Heimat nicht gestützt auf die Gewaltanwendung, sondern auf friedlichem Wege wieder zu vereinigen sei. Dabei unterstrich er, dass die USA auf ihre feindselige Deeuerker-Politik verzichten, mit der Deeuerker ein Friedensabkommen abschließen und somit auf der koreanischen Halbinsel ein neues Friedenssystem schaffen sollten. Während des Besuches des Sondergesandten von Kim Jong-il in den USA im Oktober 2000 wurde ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht, in dem die gleiche Meinung geäußert wurde, dass es verschiedene Wege zur Entspannung der zugespitzten Lage auf der koreanischen Halbinsel zur offiziellen Beendigung des Koreakrieges durch die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens durch das System für die Erhaltung des dauerhaften Friedens gibt. Die Regierung der DEVRK nahm auch an den multilateralen Verhandlungen für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel wie den 4er-Verhandlungen oder 6er-Verhandlungen aktiv teil und besprach aufrichtig die Fragen. Nach der grandiosen Idee von Kim Jong-il über die Wiedervereinigung der Heimat und seiner Konzeption für die Erhaltung des Friedens gab es zwischen dem Norden und dem Süden Koreas verschiedene Verkehre, Kontakte und Zusammenarbeiten. So wurde im Jahr 2000 auf dem Nord-Süd-Gipfeltreffen die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni veröffentlicht, die als ein großes gemeinsames Vereinigungsprogramm der Nation gilt, das es ermöglicht, mit vereinter Kraft der koreanischen Nation den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schützen und das Land wieder zu vereinigen. Danach wurden zwischen dem Norden und dem Süden die Vereinbarungen über die Verhinderung der zufälligen militärischen Zusammenstöße auf dem koreanischen Westmeer, die Einstellung der propagandistischen Aktivitäten und die Beseitigung der Propagandamittel an der gesamten militärischen Demarkationslinie verabschiedet und durchgesetzt und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie in Politik, Wirtschaft und Kultur rege durchgeführt. Auf dem historischen Nord-Süd-Gipfeltreffen im Jahr 2007 kamen die beiden Gesprächspartner zur gleichen Erkenntnis, dass man dem gegenwärtigen Waffenstillstandssystem ein Ende setzen und ein dauerhaftes Friedenssystem ins Leben rufen sollte. Dann wurde die Deklaration vom 4. Oktober angenommen, in der man sich auf die Zusammenarbeit dafür einigte, dass die Staatschefs von 3 oder 4 Ländern, die mit der Koreafrage in direkter Verbindung stehen, auf der koreanischen Halbinsel zusammentreffen und dort den Krieg für beendet erklären. Die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und der Welt werden heute dank der außergewöhnlichen Führung von Kim Jong-un weiter glorifiziert. Die unbegrenzte Stärke der DEVRK wird weiter gefestigt und die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und die Wiedervereinigung Koreas stellen heute die epochale Forderung dar, die nicht mehr aufzuschieben sind. Die USA und die Nachbarländer sollen die strategische Stellung und den Willen der DEVRK zur selbstständigen Wiedervereinigung achten und dementsprechend ihre Politik regeln. Das gilt als ein praktischer Weg zur Erhaltung des dauerhaften Friedens und der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Region. Dank der unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il und der klugen Führung von Kim Jong-un, der den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und der Welt zuverlässig verteidigt, wird die DVRK auch künftig mit eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates schützen und zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit der Welt aktiv beitragen, so im Bericht.